Wien 2, Große Mohrengasse 40, Wohnung von Hermann und Caroline Allina. Caroline Allina, geborene Metzel, war meine Urgroßtante. Sie wurde 1866 in Yps an der Donau in Niederösterreich geboren und starb 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt, Teresin, in der Tschechischen Republik. Dorthin war sie gemeinsam mit ihrem Mann Hermann Allina am 22. Juli 1942 deportiert worden. Caroline war die Tochter von Salomon bzw. Samuel Metzl und Rosalia, geborene Eldbogen. Moritz Metzl, mein Urgroßvater, war eines von Carolines 9 Geschwistern. Hermann Allina wurde 1872 geboren. Er heiratete Caroline 1899 in Amstetten. Sie hatten 3 Kinder, Olga, geboren 1901, Leopoldine, genannt Poldi, 1902 bis 1994 und Julius, 1908 bis 1977. Alle 3 entkamen den Nazis. Olga starb in Israel, Julius und Poldi starben in Melbourne, Australien. Olga heiratete Hugo Fried und Julius heiratete Thea Kerpen, beides in Israel. Nachdem Julius in Melbourne verstorben war, blieb Poldi die einzige Blutsverwandte meines Vaters in Australien, abgesehen von mir, seiner Tochter und seinem Sohn. Sie war ihm und unserer Familie sehr lieb. Hermann und Caroline wurden am 22. Juli 1942 aus der Großen Mohrengasse 40, Tür 15, nach Theresienstadt deportiert. Dort starb Caroline am 5. Dezember desselben Jahres. Hermann wurde am 15. Mai 1944 in einem Transport mit 2502 anderen Menschen von Theresienstadt nach Auschwitz verschickt. Es scheint, dass er sofort nach der Ankunft ermordet wurde. Frankie Bly, Melbourne, Australia.